نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم من بعد unterricht ist das arabische Deutsch. Und wir machen weiter mit Kapitel 14 von Riyad al-Salihin. Und wir waren bei Hadith 154 bei mir. Bei euch ist es 150. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت أي ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام وفي رواية هو أفضل الصيام فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك ولئن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر ونم وقم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر حسنات عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه قلت وما كان صيام داود قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال فصم صوم نبي الله داود فإنه كان أعبد الناس وقرأ القرآن في كل شهر قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في كل عشرين قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في كل عشر قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك فشددت فشدد علي وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية وإن لولدك عليك حقا وفي رواية لا صام من صام الأبد ثلاثة وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وفي رواية قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته أي امرأة ولده فيسألها عن بعلها، فتقول له: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقني به. فلقيته بعد ذلك فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة. وذكر نحو ما سبق، وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات صحيحة معظمها في الصحيحين وقليل منهما في أحدهما. بارك الله فيكم. الحديث طويل لا شك، وهو في رواية مختلفة، وإنما تكلمنا عليه في السابق أن الإنسان ما يشدد على نفسه، إن هذا الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه هذا الدين. ذلك هو كان يريد أن يصوم كل يوم ويقوم كل يوم وكل ليلة، وما كان ابتعد عن زوجته، يعني قالت انتبه لم يطأ لنا فراشا حتى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لزوجك عليك حقا، لبدنك عليك حقا، لعينيك عليك حقا، أي نام وعندك زوجة وإلى غير ذلك. فالإنسان ما يشدد على نفسه، ولما كبر قال: يا ليتني أخذت الرخصة، ندم. والنبي قال له: لعلك يطول بك عمر، يعني إذا صرت كبير غدا لن تستطيع أن تفعل هذا الذي تفعله الآن. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكرهون أن يفارقوا شيئا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بارك الله فيكم، كلامنا يدور حول أن الإنسان ما يبالغ، وأن هذا الدين يسر. فمبالغة في الصيام، مبالغة في القرآن. القرآن ما يقرأ في أقل من 3. الصيام أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، يوم يوم لا. الإنسان يجب أن يعطي زوجته حقها، يجب أن يعطي نفسه جسده الحق، بحيث أنه أيضا ما يجهد نفسه، بارك الله فيكم. وهذا لا يعني أن الإنسان يترك العبادات لله، إنما هذا يعني أن الإنسان لا يبالغ في العبادات بحيث أنه يأتي بشيء لم يلزمه الله سبحانه وتعالى به. هذا أفضل صوم، ولو صوم يوم واحد في الشهر هذا أيضا خير. لو صام فقط رمضان جائز، لكن أفضل له أن يصوم بعد رمضان بعض الأيام في السنة، حتى أن الإنسان يذنب لعل الله سبحانه وتعالى يغفر. فهذا فحوى الحديث، بارك الله فيكم. هندت في نفسه عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليه اغتيلت دس من دم خفيت محمد صلى الله عليه وسلم اغتيلت هات دس عبد الله زاكت باي الله ich werde den Tag immer fasten und die Nacht immer beten solange ich lebe. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt: Hast du das erzählt oder hast du das gesagt? Abdullah sagte: Ja, ich habe das gesagt. Mein Vater und meine Mutter sind Opfer für dich, o Gesandter Allahs. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: O Abdullah, du kannst das nicht schaffen. Du kannst das nicht schaffen. Faste und breche dein Fasten und schlafe und bete in der Nacht und faste von jedem Monat 3 Tage, weil jede gute Tat mal 10 ist. So hast du 1 Jahr gefastet. Abdullah sagte, aber ich kann mehr. Ich kann mehr als das. Der Prophet sagte ihm, dann faste einen Tag und 2 Tage nicht. Abdullah sagte, aber ich kann mehr schaffen. Der Prophet sagte ihm, dann faste einen Tag und einen Tag nicht. Und das ist das Fasten von Dawud a.s. und das ist das beste und rechtschaffenste Fasten. Abdullah sagte, aber ich kann mehr als das, besser als das. Der Prophet sagte ihm, es gibt nicht Besseres als das, als Fasten von Dawud a.s. Abdullah später sagte, hätte ich das angenommen, was der Prophet Muhammad s.a.w. mir gesagt hat, wäre für mich besser und lieber als meine Familie und mein Vermögen. Es gibt eine andere Version dieser Überlieferung. Der Prophet sagte, Abdullah, er hat ihm gesagt, mir wurde erzählt, dass du den Tag fastest und die Nacht beten verbringst. Ich habe ihm gesagt, ja, o Prophet. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dann tu das nicht. Faste und breche dein Fasten. Schlafe und bete in der Nacht. Dein Körper hat Recht. Und deine Augen haben auch Recht. Und deine Frau hat Recht. Und deine Gäste haben Recht. Und du kannst drei Du kannst 3 Tage von jedem Monat fasten, weil jede gute Tat mal 10 ist. Weil jede gute Tat mal 10 ist. Und so ist das wie 1 Jahr. Ich habe mir das schwieriger gemacht, dann wurde mir schwer. Ich sagte, o Prophet, ich finde, dass ich Kraft habe. Der Prophet sagte ihm, faste wie Dawud alaihi salam und nicht mehr. Dann habe ich gesagt, und wie war das Fasten von Dawud? Der Prophet sagte, die Hälfte des Jahres. Abdullah sagte, als er dann alt geworden war, als er alt geworden war oder im Alter sozusagen, ich wünschte, ich hätte das Zugeständnis angenommen, das mir der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorschlug. Das wird, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihm gegeben hat. Es gibt noch eine Version, und zwar das gleiche, aber dazu kommt mit dem Koran. Der Prophet fragte Abdullah, wie viele Tage er fastet und in wie viele Tage er den Koran rezitiert, das wird den ganzen Koran. Der Prophet sagte ihm, mach das, erstmal faste wie Dawud a.s. und lies den Koran in einem Monat einmal. Abdullah sagte, ich kann mehr. Der Prophet sagte, dann kannst du den Koran in 20 Tagen lesen. Der hat gesagt, aber ich kann mehr. Der Prophet sagte, in 10. Abdullah sagte, ich kann aber mehr lesen. Der Prophet sagte ihm, 7. 7. Und nicht mehr. Abdullah sagte, dann habe ich mir das schwieriger gemacht, selber. Der Prophet sagte ihm, du wirst im Alter oder du wirst alt werden. Deshalb nimm mein Zugeständnis. Aber Abdullah sagte, als er natürlich alt geworden ist, hätte ich das angenommen, was der Prophet Muhammad mir vom Zugeständnis gegeben hat oder vorschlug. Und es gibt in einer anderen Version, auch deine Kinder haben ein Recht. Und der Prophet Muhammad sagte, derjenige, der das ganze Jahr fastet, hat nicht gefastet. Dreimal hat er das gesagt. Und der Prophet sagte, das beliebte Fasten bei Allah subhanahu wa ta'ala ist das Fasten von Daud. Und das Gebet ist das Gebet von Daud. Der hat die Hälfte der Nacht geschlafen, ein Drittel davon beten verbracht und ein Sechstel davon hat er geschlafen. Und er hat einen Tag gefastet und einen Tag nicht. Und er ist nicht weggeflohen, als jemand ihn angegriffen hat. Es gibt auch noch eine andere Version. Er sagte, mein Vater hat mir eine Frau gesucht. Ich habe sie geheiratet. Und mein Vater kam immer damit, er nach meiner Frau fragt. Und der hat sie gefragt, wie ist dein Mann? Sie hat ihm gesagt, der ist ein guter Mann. Aber der kommt nicht, der schläft nicht neben mir im Bett. Und der forscht nicht nach mir. Und das war immer so. Als das lange geworden ist, der Vater von ihm ging zum Propheten, der hat ihm das erzählt. Der Prophet sagte, lass mich ihn treffen. Dann kam er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sagte ihm, wie fastest du? Der hat gesagt, jeden Tag. Der hat ihm gesagt, wie lange brauchst du, um den Koran zu lesen? Der sagte, ich lese jede Nacht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm natürlich das, was wir vorhin erklärt haben in den anderen Hadithen. Aber als Abdullah dann später alt geworden war, der konnte das nicht mehr schaffen. Das war für ihn sehr schwer, dann das zu halten, was er zur Zeit von Propheten Muhammad gemacht hat. Und diese Überlieferungen, die sind alle authentisch. Barakallahu fikum, ich meine, mit diesen Überlieferungen, was ist der Sinn überhaupt der Überlieferungen? Wir reden über Mäßigung in gottesdienstlichen Handlungen, dass man nicht übertreibt, dass man nicht untertreibt. Und das ist eine Art Übertreiben, wenn man jeden Tag den Koran, jede Nacht liest er den ganzen Koran. Überlege dir, wenn du jede Nacht den Koran auswendig liest, das heißt, du betest mit dem Koran, jede Nacht, ganzen Koran, und du fastest am Tag, dann hast du überhaupt keine Zeit für deine Frau, du hast keine Zeit für deine Kinder, du hast keine Zeit, um deinen Körper zu pflegen, du hast gar nicht, du hast nur in deinem Leben in der Nacht beten und am Tag fasten. Und das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer, das ist übertrieben, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das selber bestätigt hat. Der Prophet hat ihm gesagt, mach das nicht. Ein Tag genug zu fasten im Monat. Man kann auch 3 Tage fasten. Man kann einen Tag nicht. Man kann Montag, Donnerstag fasten. Das ist alles gut. Wenn man auch nur Ramadan fastet, das ist in Ordnung. Aber wenn man mehr Khair und mehr Ajr haben möchte, dann sollte man das machen. Aber da bleibt man im Bereich der Sunnah. Das beste Fasten ist von Daud a.s. Zusätzlich freiwilliges Fasten. Ein Tag ja, ein Tag nicht. Das beste Gebet in der Nacht ist auch von Daud a.s. Der schläft ein Teil, der steht auf, um zu beten ein Teil, und der schläft den anderen Teil. Das wird in allen Bereichen, sollte man gemäßigt sein und sollte man nicht mehr tun, als was Allah subhanahu wa ta'ala uns erklärt hat oder empfohlen hat, oder als was der Prophet Muhammad uns erklärt hat und empfohlen hat. Weil die Taten, die wir haben in unserer Religion, die sind verschieden. Es gibt Pflichttaten, sowieso musst du das machen. Wenn du das nicht machst, dann begehst du Sünde. Es gibt aber zusätzliche, freiwillige Handlungen, wie du willst, ist dir überlassen. Aber wenn du richtig das machst, dann darf man nicht übertreiben, auch in diesen zusätzlichen Taten. Weil der Prophet Muhammad so erklärt hat. Und subhanallah, schaut mal, die Sahaba, die wollten immer den Lohn haben. Die wollten alles opfern für ihre Religion. Abdullah selber hat mit seiner Familie auch, mit seiner Frau, den Koran gelesen. Sie hat abgehört, während er gelesen hat. Und das ist auch ein Unternehmen für die ganze Familie. Aber wie ich schon gesagt habe, da kann man 30 Tage. Man kann mehr auch. Aber hauptsächlich ist das im Koran lesen. Etwas fasten für Allah subhanahu wa ta'ala freiwillig. Etwas beten in der Nacht freiwillig. Das ist alles in Ordnung. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Fa'an Abi Rabi'i au Rabi'i Hanzalah ibn Rabi'i al-Usaydi al-Katib ahadi كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رائعين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات رواه مسلم. إذا بارك الله فيكم هذا الحديث حديث مشهور. أما قوله ساعة وساعة انتبهوا مو ساعة لأنك وساعة تضرب بشك صلى الله السلام أخوة انتبهوا لهذا إنما ساعة وساعة أي الإيمان يزيد وينقص أحيانا الإنسان يكون إيمانه قوي ويقوى كثيرا وأحيانا يضعف إيمانه قليلا وأحيانا قد يضعف الإيمان إن الإنسان يعمل معاصي وقد يقوى الإيمان إن الإنسان يعني شوفوا عبد الله بن عمرو بن العاص كيف كان فذاك قوة الإيمان وضعف الإيمان هنا ثم بارك الله فيكم الإنسان ما يدوم على حال إنما الأحوال تتغير مرة قوي الإيمان مرة يضعف الإيمان قليلا مرة يحب أن يفعل شيء مرة ما يحب أن يفعل شيء لذلك لو يدوم على هذا الأمر الإنسان يدوم انتبه يعني دائما بشكل لا انقطاع فيه أنه كأنه يرى الجنة والنار رأي العين فهذا الملائكة ستصافحه على فراشه وفي الطرقات ولكن الإنسان يختلف من حال إلى حال يختلف من حال إلى حال والإنسان لابد له من يعطي نفسه حقها وأهله حقهم و عياله حقهم والناس حقهم وأنه أيضا بارك الله فيكم يكون فاعل في هذه الدنيا ما يستطيع أن يجلس فقط ويدعو ويصلي وإنما لابد أن يفعل شيء لله سبحانه وتعالى وأنه كذلك بارك الله فيكم يفعل شيء في هذه الدنيا بارك الله فيكم. دفاتف الربعي حنظلة ابن الربيع الأسيدي ينقد أوفنباغون أو geschrieben hat. Das heißt, hier Schreiber des Propheten heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er Offenbarung bekam, etwas vom Koran, hatte das vorgelesen, dann gab es Schreiber, die das schreiben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt und rezitiert vom Koran, damit das nicht in Vergessenheit geraten ist. Hamdallah war einer von ihnen. Hamdallah sagte, ich habe Abu Bakr getroffen oder Abu Bakr hat mich getroffen. Dann habe ich ihm gesagt, der hat mir gesagt, wie geht's dir, Hamdallah? Hamdallah sagte, Hamdallah heuchelt. Abu Bakr sagte, Subhanallah, was sagst du da? Dann hat ihm gesagt, ja, wenn wir beim Propheten Muhammad s.a.w. sind und er erzählt uns vom Paradies und Hölle, dann haben wir das Gefühl, als ob wir das Paradies und die Hölle mit unseren bloßen Augen sehen würden. Wenn wir aber den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verlassen und wir kehren zurück zu unseren Frauen und Kindern und Vermögen sozusagen, vergessen wir viel. Abu Bakr radhiyallahu alaihi, sagte, wir haben auch das Gleiche. Er sagt, ich habe auch dieses Gefühl. Wir haben auch das Gleiche. Und er hat ihm gesagt, komm zum Propheten Muhammad zusammen, damit wir fragen. Wir waren beim Propheten Muhammad zusammen. Er sagte, Hamdallah. Er sagte, Hamdallah heuchelt. Der Prophet Muhammad zusammen sagte ihm, und wie meinst du das? Er hat ihm gesagt, wenn wir bei dir sind und du erzählst uns vom Paradies und Hölle, dann denken wir, als ob wir Paradies und Hölle mit unseren Augen sehen. Aber wenn wir dann deine Sitzung verlassen und wir kehren zurück zu unseren Frauen und Kindern und zu unserem Vermögen, dann vergessen wir viel davon. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, bei demjenigen, der meine Seele in dessen Hand hat, wenn ihr immer so bleibt, wie ihr bei mir seid, beim Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala, werden die Engel euch auf den Wegen, begrüßen und auf euren Matratzen. Aber Zeit und Zeit. Das Hadith, das war in seinem Mittel. Passt auf, Barakallahu fikum. Zeit und Zeit wird von manchen Leuten in unserer Zeit anders verstanden. Manche sagen Zeit und Zeit, das heißt einmal Koran lesen und einmal tanzen in der Disco. Ja, so genau, wie ich das erkläre. Du sagst ihm, was tust du da? Er sagt, ja, Zeit und Zeit. Ich habe gebetet, jetzt gehe ich in die Disco. Oder ich habe jetzt gerade gefastet, jetzt mache ich alles, was ich will. Das ist hier nicht so gemeint. Hier ist total was anderes gemeint in diesem Hadith. Das heißt, Zeit und Zeit, das heißt, der Glaube, der Iman, ist einmal stark, Zeit stark und Zeit schwach. Und wenn das so stark ist, dann denkt man, als ob man Paradies und Hölle vor seinen Augen hat. Und wenn das schwächer wird, dann vergisst man ein bisschen davon. Das ist hier gemeint durch dieses Hadith. Nicht, was manche Leute sagen. Sie sagen dir, ja, Zeit und Zeit. Eine Zeit für Allah, das ist in der Moschee. Aber außerhalb der Moschee macht man alles, was man will. Man kommt in die Moschee, man betet und alles ist schön und vielleicht vergießt man ein bisschen so Tränen, ein paar Tränchen, ja, in der Moschee und alles gut und sowas. Dann geht man nach draußen, die Freundin wartet vor der Moschee. Hof, was machst du? Gerade hast du geweint, gerade hast du gebetet. Ja, das ist Zeit für Allah. Und was ist draußen? Zeit für Sina? Zeit für Haram? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Er sagt, aufpassen, Barakallahu fikum. Hier wird damit gemeint, das ist auch eine sehr schöne Überlieferung. Das heißt, die Person bleibt nicht immer in diesem Standardniveau oder das ist immer sozusagen immer in einem konstanten Niveau des Iman. Sondern Iman steigt oder nimmt zu und nimmt ab. Bei Zunahme des Imans, da hat man dieses Gefühl im Herzen, man soll etwas für Allah subhanahu wa ta'ala tun und man kann für die Religion sehr schön was tun und praktizieren. Wenn der Iman dann schwach wird oder wenn der Iman abnimmt, dann macht man nicht alles und eventuell könnte man auch, weil iyadu billah, Sünden begehen. Das ist dadurch. Tabarakallahu fikum, das ist die Bedeutung in diesem Zusammenhang. Man soll in diesem Leben gut zu seiner Familie sein, man soll das Leben genießen, man soll auch sozusagen Vermögen haben, es ist überhaupt kein Problem. Aber man darf nicht übertreiben. Weder in der Religion noch im Leben. Manche Leute, die denken, die Religion heißt, nur in der Moschee zu sitzen, die Hände zu heben und ja Allah, das ist alles. Es gibt in manchen Ländern Leute, die sitzen die ganze Zeit in der Moschee. Wenn das Fenster aufgeht, die machen das nicht so. Sag mal, warum? Sag ja, so ist das. So wollte Allah. Die arbeiten nicht, die machen gar nicht, die warten nur, dass die Leute ihnen was geben, die betteln. Die denken, das ist der Islam, das stimmt nicht. Andere Leute, die kommen überhaupt nicht in die Moschee. Oder die beten nicht. Und die arbeiten nur. Und die denken, ja, das ist auch gut, wir arbeiten, wir sammeln Geld und wir spenden. Das ist falsch und das ist falsch. Übertreiben ist falsch, untertreiben ist falsch. Deshalb sollte man aufpassen in diesem Zusammenhang. Und sehr wichtig hier, sehr wichtig. Zeit und Zeit heißt nicht Zeit für Haram und Zeit für Halal. Nein, das heißt einmal stark, der Iman ist nicht Standard. Oder Entschuldigung, der Iman ist nicht konstant, sondern der Iman wird hoch und wird weniger. Nimmt zu, nimmt ab. Und das merkt man jeder bei uns. Manchmal willst du unbedingt in die Moschee gehen. Und du willst unbedingt gut beten. Du willst unbedingt Koran lesen. Du hast das Gefühl, ich muss was schaffen für meine Religion. Und manchmal hast du keine Lust. Und eventuell auch machst du Haram. Das ist damit gemeint. Das heißt nicht, das ist keine Rechtfertigung für schlecht machen. Wie manche Leute heute, wenn sie Haram begehen, sagt ja, der Prophet sagte Zeit und Zeit. Ja, der Prophet meinte nicht, dass du Zeit und Zeit hast, dass du Haram begehst. Nein, der wollte uns erklären, warum der Mensch so ein Gefühl bekommt. Und subhanallah, das ist sehr schön von ihm erklärt. Salawatullahi wa salamu alayhi. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري. نذر أبو إسرائيل رضوان الله عليه أنه يقوم ولا ويقف في الشمس يقوم ويقف في الشمس ما يستظل يعني وما يتكلم ويصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فلما رآه واقفا قال ما هذا؟ قال وهذا أبو إسرائيل نذر فقال مروه أن يجلس يقعد مروه أن يستظل وأن يتكلم ولكن أن يتم صومه فلا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يطيقه ابن آدم ولا نذر في مال غيرك. والنذر في أصله اختلف فيه أهل العلم على قولين. قالوا أما النذر فلا يجوز وقالوا مكروه، وقصدوا بذلك النذر المشروط إذا نجحت أو إذا شفاني الله ذبحت خروف. هذا عن كثير من أهلهم حرام، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني يا ربي إذا أعطيتني أعطيك، أما إذا ما أعطيتني ما أعطيك. أو أنا سأفعل إذا أعطيتني، كأن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله ما يعطي، وهذه مشكلة. فذلك بارك الله فيكم ينتبه الإنسان هنا كذلك في مسألة مهمة، وهي مسألة الإنسان لو وقف في الشمس، لو وقف وقوفا عاديا في الشمس ما في شيء، قال يقول الله أريد أنه أقف في الشمس ما في شيء، ولكن هنا نذر أن يقف في الشمس، يعني جعلها عبادة الوقوف في الشمس، والوقوف في الشمس ليس عبادة، فذلك فيه غلو. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قد يسأل سأل ويقول الصحابة، طيب واحد يريد يصوم الدهر، الثاني يقوم الليل، الثالث يفعل ذلك، طيب كيف الصحابة يبدر منهم هذا الأمر؟ نعم، لأن هذه مرحلة تشريع، لو ما فعلوا لما كنا تعلمنا، ليس مثلنا اليوم، نحن الآن فهمنا أنه هذا ما يجوز وهذا ما يجوز، أما هم في وقتهم ما كان يعلموا، فاجتهد واحدهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إما يقره أو يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، مثل هنا انتبهوا الآن، قال ما أتكلم، النبي قال يتكلم، قال ما أقعد، النبي قال يقعد، قال ما أستظل، النبي قال يستظل، انتبه، قال أصوم، النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، لأن الصيام طاعة في خير، فالنبي قال يتم الصوم، أما الأمور الثلاثة الأخرى فلا، مثل الذي نذر أنه يمشي إلى الحج ماشيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب، أمره بالركوب لما رآه. لكن انتبهوا بارك الله فيكم لهذا، ذاك لو إنسان مرض أو أراد شيء ما ينذر مثل هذا النذر، أما نذر الطاعة، نذر الطاعة فلا بأس به، مثلا أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك خير فتقول نذرت لله أن أصوم ثلاثة أيام، ما في شيء، يوفون بالنذر، مع أن بعض العلماء يقولوا حتى هذا مكروه، ولكن هذا ما في شيء، لأنه نذر طاعة، لأنه نذر، يعني من نذر أن يطيع الله فليطيع، نذر الطاعة ما في شيء. الله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. ابن عباس رضي الله عليه بريفته، ابن عباس رضي الله عليه بريفته، während der Prophet eines Tages predigte, sah er einen Mann stehen. Er erkundigte sich später nach ihm. Ihm wurde gesagt, sein Name ist Abu Israel. Abu Israel. Er habe gelobt, er würde in der Sonne stehen und sich nicht setzen und nicht in den Schatten gehen und zu niemandem sprechen und er werde das Fasten fasten. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt ihm oder befiehlt ihm zu sprechen, in den Schatten zu gehen und sich zu setzen, aber er soll sein Fasten weiterführen. Das ist bei Al-Bukhari. Das ist eine sehr schöne Überlieferung. Für die Leute natürlich, die Wissen haben und die Ahnung in der Religion haben. Pass auf. Abu Israel, radhiyallahu alayhi, wollte etwas Gutes tun. Er dachte, weil er dem Propheten sagte, ich will damit was erreichen, was Gutes tun. Er dachte, das ist das Gleiche auch wie Abdullah bin Umar, wie Abdullah bin Amr. Das Gleiche wie die anderen. Die denken, durch dies werden sie oder tun sie Gutes. Und hier Abu Israel, radhiyallahu alayhi, dachte, er tut Gutes, wenn er im Schatten, wenn er in der Sonne im Stehen bleibt, wenn er nicht mit den Leuten redet und wenn er und wenn er fastet. Und er hat hier Gelübde sich selber verpflichtet. Das ist Nazar. Der Prophet sagte, nein, er soll sitzen, er soll reden und er soll in Schatten gehen. Aber fast tut er weiter. Dies, barakallahu fikum, ist sehr schön. Pass auf. Wenn jemand zum Beispiel entstehen bleibt, normal, wenn jemand entstehen bleibt, oder wenn jemand in der Sonne steht oder sitzt, wenn jemand mit den Leuten nicht reden will, einfach so, das ist kein Problem. Es ist nicht dagegen in der Religion. Ich will jetzt nicht reden, ich will in der Sonne stehen. Kein Problem. Aber hier hat Abu Israel radhiyallahu alayhi damit eine religiöse Handlung versucht. Der hat gedacht, wenn er sowas macht, dann wird er Lohn bekommen. Der Prophet sagte ihm, nein. Und das ist sehr schön hier. Diese Verwechslung zwischen Religion und normalen Handlungen. Wenn man in der Sonne steht, das ist eine normale Handlung. Da kann man. Aber wenn man damit meint, ich werde Ajr, Lohn von Allah bekommen, wenn ich in der Sonne stehe, dann ist das Bid'ah geworden. Und deshalb hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt, nein. Dazu diese Gelübde oder Nether. Ein Nether allgemein. Es gibt fünf Arten von Nether. Es gibt fünf Arten von Nether. Von Gelübde. Was sehr bekannt zwischen Muslimen ist, ist diese Art. O Allah, wenn mein Sohn gesund wird, werde ich ein Schaf schlachten. O Allah, wenn ich in der Prüfung bestehe, werde ich 10 Armen speisen. Das ist bei den meisten Gelehrten entweder Haram, passt auf, was üblich ist, ist bei den meisten Gelehrten entweder Haram oder Makruh. Warum? Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, das bringt nicht Gutes. Man verlangt damit von Geizigen was zu bekommen. Ja, Latif. Das bedeutet, man denkt dadurch, wenn Allah mir gibt, dann gebe ich ihm. Aber wenn er mir nicht gibt, dann gebe ich ihm nicht. Ja, wenn mein Sohn gesund wird, werde ich das tun. Wenn dein Sohn stirbt und nicht gesund wird, wirst du Schaf schlachten? Sag mal nein. Okay, dann ist Allah geizig. Möge Allah uns bewahren. Und deshalb diese Art von dieser Gelübde, die Menschen haben, ist falsch. Zweitens, man darf keine Gelübde machen in Haram. Man darf das nicht im Vermögen von den anderen machen. Oder in etwas, was Normalität ist. Zum Beispiel eine Person sagt, ja, ich habe mich verpflichtet, Tomaten zu essen. Ja, du darfst sowieso Tomaten essen. Du brauchst dich nicht zu verpflichten. Oder eine Person sagt, ich habe mich verpflichtet, 10.000 Euro von meinem Bruder zu nehmen und zu spenden. Aber das ist nicht dein Geld. Das ist sein. Du kannst es nicht machen. Oder jemand sagt, ja, ich habe mich verpflichtet, ich mache Nether, dass ich Alkohol trinke. Das geht nicht, das darf man nicht. Oder man sagt zum Beispiel, wie derjenige, der wollte zu Hajj, der wollte zu Fuß gehen. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, nimm Transportvieh. Und wie hier, Abu Israel wollte in der Sonne stehen. Der dachte, das wäre gut. Das ist nicht gut. Nicht reden. Der dachte, wäre gut. Das ist nicht gut. Oder er dachte, dass er im Stehen bleibt. Aber passt auf hier. Und er fastete. Der Prophet sagte, 1, 2, 3, nein, fasten weiter. Weil Fasten gut ist. Wenn du vor Allah andere fasten willst, dann kein Problem. Hier auch kommt eine wichtige Frage bezüglich dieser Hadithe, die wir die ganze Zeit erklärt haben. Wieso haben die Sahaba sowas getan? Obwohl die Sahaba die Religion richtig verstanden haben. Aber dass einer sowas macht oder der andere, der will immer fasten und das Fasten nicht brechen, immer in der Nacht beten und nicht schlafen. Ja, wie kam das? Ja, die haben gedacht, dass dies, was sie tun wollten, gut wäre. Und ihre Zeit war Zeit der Offenbarung der Religion. Das ist anders als unsere Zeit. Wir wissen jetzt, was damals war. Das heißt nicht, dass wir mehr wissen als Sahaba, wenn A'udhu Billah. Wir werden niemals das Wissen von Sahaba erreichen. Aber die Sahaba, radhiyallahu alaihim, haben sich bemüht, haben sich angestrengt, um etwas zu machen in der Religion. Dann kam der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Entweder hat er bestätigt oder hat er gesagt, nein. Wäre das nicht so gewesen, hätten wir die Religion nicht gelernt. Das heißt nicht, dass man schlecht von Sahaba denkt und sagt, schaut mal, ihre Fehler. Nein, das sind in diesem Zusammenhang keine Fehler so. Wie unsere Fehler. Weil wir jetzt wissen, das darf man nicht und das darf man. Aber sie haben das nicht gewusst. Deshalb, jemand macht etwas und der Prophet sagt ihm, richtig, falsch. Damit wir die Religion später lernen. Aufpassen, Barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang. Und zuletzt, Nazr hat fünf Arten, wie ich schon gesagt habe. Welche Art von Nazr ist in Ordnung? Gelübde. Welche Art ist in Ordnung? Zum Beispiel einfach gesagt, ich will für Allah subhanahu wa ta'ala mich verpflichten, 10 Armen zu speisen. Ohne gar nicht. Dann kannst du das machen. Das ist auch gut. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, yufuna bin-nazr. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn ihr ein Gelübde für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht habt, Allah subhanahu wa ta'ala weiß das. Deshalb barakallahu fikum, und mit Wissen Allah subhanahu wa ta'ala mit einer Tat, mit einer Handlung, heißt, dass es gut ist. So ist okay, aber diese Art, wenn dann, nein. Und das ist leider das Übliche. Okay, was macht man, wenn man ein Gelübde gemacht hat, wenn dann? Da sollte man das nicht machen, sollte man was Besseres tun und sollte man 10 Armen speisen oder bekleiden, wenn man nicht das machen kann, dann 3 Tage fasten. Weil die Sünde für ein Nazr ist wie die Sünde für ein Yamin. Das wird, wenn man schwört und nicht macht. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Und aus diesen Hadithen, in diesem Kapitel, barakallahu fikum, sieht man und lernt man, dass der Muslim immer nicht übertreibt und nicht untertreibt, sondern der Muslim bleibt auf dem Weg der Gerechtigkeit, und das ist der Weg von Folgen von Koran und Sunnah, wie der Prophet Muhammad s.a.w. das praktiziert hat, seine Gefährten und Gefährten von Gefährten, möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen und uns befestigen. Und somit haben wir Kapitel 14 zu Ende. Das nächste Mal, barakallahu fikum, fangen wir mit Kapitel 15, Bewahrung tugendhafter Werke. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك. انتهينا من 14، المرة الجاية نبدأ بال 15 إن شاء الله. اليوم كم؟ 29 ولا 28؟ Für die Brüder und Schwestern im Internet, inshallah, wir kommen zu Ende. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, wir treffen uns, inshallah, wenn ich morgen da bin, zum Unterricht nach Maghrib-Gebet unserer Zeit. Subhanakallahu alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.